B. Unser Chef hat für mich einen Flug nach Brasilien und einen nach Indien buchen lassen. Aber in derselben Woche. Da habe ich doch einfach keine Chance, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.